Der äthiopische Verlag Pinguin gab das unvergängliche klassische Werk von Marschall Kim Jong-un, das Werk der Partei der großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il ist unbesiegbar, in Broschüre heraus. Jüngst gab es im Verlag eine Veranstaltung zur Herausgabe des Werkes.